Suche, fliege bleib Kugel. Schlaf so wie Thai Nudel. Deutscher Rap, schwuler Hund, so wie ein Pudel. Ich ficke euch in Zeitlupe. Ist nicht mein Problem, sollen sie alle pleite gehen. Wir zeigen kein Benehmen, scheißen auf dein Leben. Mit meinem Bau verpackt, um's im Block zu verticken. Kreist auf der Nacht und die Fotzen wollen ficken. Rotzen, tippen, Becher auf Ex. Das Ort, das wir kiffen, ist besser als Sex. Hani, hast du Bock, komm, wir brettern ein Text. Wenn einer Clip schmeckt, Digga, rettetete. Hau auf mein Steak, Ausweis gefälscht. Kauf die CD und ich kauf ein CL. Ich schau bei meiner Mama, Mann, ich kauf ein CL. Schwarz, braun oder gelb, ist mir scheißegal. Hamburg, Frankfurt, Hani und die Straßenbande. Blocksau, wir wollen Money in den Taschen haben. Baba Street Rap, kein Problem. Wir kommen Hani und Jesus, scheiß auf jeden. Hamburg, Frankfurt, Hani und die Straßenbande. Blocksau, wir wollen Money in den Taschen haben. Baba Street Rap, kein Problem. Wir kommen Hani und Jesus, scheiß auf jeden. Du spuckst einen falschen Ton und wir hauen dich zu Brei. Wir sind zwei von den heißesten draußen zur Zeit. Muckst du für dein Kopf mit ner Schaufel zerteilt. Baustellenstein, komm, trau dich hier rein. Immer Blaulicht am Schein, Staub wird zu Schein. Das Kuschballer böse, ich glaub, ich bin hype. Kopf ist kaputt, aber Outfit ist nice. Ich rauche und schreib 3000 Kleins. 2001 war ich im Park am Start. Heute press ich Musik, sogar dein Vater mag's. Es ist Hani am Mike, gibt's ein Attentat. Es geht ratatatatatatatata. Digga 439, 187. Nach der Schlacht lass ich meinen Feind nackt liegen. Ich feier meine Mucke, so wie Eintracht-Siege. Ihr könnt mich hassen oder einfach lieben. Hamburg, Frankfurt, Hani und die Straßenbande. Blocksau, wir wollen Money in den Taschen haben. Baba Street Rap, kein Problem. Wir kommen Hani und Business, scheiß auf jeden. Hamburg, Frankfurt, Hani und die Straßenbande. Blocksau, wir wollen Money in den Taschen haben. Baba Street Rap, kein Problem. Wir kommen Hani und Business, scheiß auf jeden.